Nun betrachtete er die Fische, seine Fische, mit der zitternden Freude der Habsüchtigen. Dann sah er, dass die Sonne sich bereits senkte und sagte, »Wie wär's, meine Kinder, wenn wir zurückfahren wollten?« Die Söhne wickelten die Angelschnüre auf, steckten die gereinigten Angelhaken in die Korken und warteten ab. Roland hatte sich erhoben und musterte den Himmel wie ein alter Kapitän. »Kein Wind! Da ist es rudern, Jungens!« Dann wies er mit ausgestrecktem Arm gegen Norden. »Seht! Das Schiff aus Southampton!« Über das spiegelglatte Meer, das wie ein Stoff gespannt war, grenzenlos, leuchtend im goldenen, feuerfarbenen Widerschein, erhob sich in der angegebenen Richtung sehr fern, auf dem rosigen Himmel, ein schwärzliches Wölkchen. Darunter gab es ganz winzig aus dieser Entfernung das Schiff zu sehen. Gegen Süden konnte man noch andere Rauchwolken beobachten, die alle dem Hafen zustrebten, den man von hier nur kaum noch an der weißen Linie der Hafendämme und an dem, wie ein kleines Horn, aufgerichteten Leuchtturm erkannte. Roland fragte, »Sollte nicht heute die Normandie zurückkommen?« Jean antwortete, »Ja, Vater, gib mir das Fernrohr. Ich glaube, da unten ist sie.« Der Vater zog das Fernrohr auseinander, führte es ans Auge, suchte den Punkt und rief erfreut, »Ja, ja, sie ist es. Ich erkenne Ihre zwei Schornsteine. Wollen Sie auch etwas sehen, Frau Rosemilie?« Sie nahm das Fernrohr, richtete es auf den fernen Dampfer, ohne ihn freilich zu finden. Denn sie sah nur ein blaues Etwas, in einen farbigen Ring eingebettet, dann eigenartige Gestalten, Ellipsen und Kurven, so dass sie fast seekrank wurde. Sie gab das Rohr zurück. »Ich habe dieses Instrument nie richtig anwenden können. Meinen Mann, der sonst stundenlang am Fenster nach den Schiffen Ausschau hielt, konnte das wütend machen.« Vater Roland sagte gereizt, »Das kann nur an Ihren schlechten Augen liegen, denn mein Fernrohr ist ausgezeichnet.« Dann bot er es seiner Frau an. »Willst du gucken?« »Danke. Ich weiß im Voraus, dass ich nichts werde sehen können.« Frau Roland, eine Frau von 48 Jahren, an denen sie nicht eben schwer zu tragen schien, hatte außerordentlich viel Genuss an der Seefahrt und an diesem herrlichen Abend. Ihre braunen Haare wurden allmählich grau. Sie hatte ein ruhiges, zufriedenes Wesen an sich, eine glückliche Natur, die auch nur anzusehen schon Freude machte. Wie ihr Sohn Pierre sagte, wusste sie zwar wohl, was Geld war, aber sie wusste auch, wie schön es ist zu träumen. Sie liebte Bücher, Romane, Gedichte. Nicht um ihren Kunstwert, sondern wegen der heiteren Melancholie, worin sie sie versenkten. Ein Vers, mochte ja auch banal schlecht sein, machte die Saite klingen, wie sie es nannte, gab ihr das Gefühl geheimnisvoller, fast erfüllter Wünsche. Sie gefiel sich in solchen spielerischen Erregungen, die ihre sanfte Seele, die gleich einem Kontorbuch gut gehalten war, kaum trüben und verwirren konnten. Seit sie nach Havre gekommen, begann sie etwas stark zu werden, sie, die einst so zart und schlank gewesen war. Diese Seefahrt hatte sie bezaubert. Ohne dass ihr Mann es böse meinte, behandelte er sie oft etwas derb, wie es Leute seiner Art tun, die ohne Hass und Groll einfach roh sind, kleine Despoten aus den Geschäftsläden, denen Fluchen und Kommandieren das Leben bedeutet. In Anwesenheit jedes Fremden hielt er an sich, aber im Kreis der Familie ließ er sich gehen und nahm bei all seiner Feigheit Tyrannenallüren an. Sie scheute jeden Lärm, jede Szene und Auseinandersetzung, die doch nutzlos blieb. So gab sie stets nach, verlangte nie etwas. So hatte sie seit langem nicht gewagt, ihn um einen Bootsausflug zu bitten, aber mit Freude hatte sie die Gelegenheit ergriffen. Sie genoss das seltene neue Vergnügen. Vom Augenblick der Abfahrt an überließ sie sich ganz mit Leib und Seele dem Wohlgefühl, sanft auf dem Wasser dahin zu gleiten. Sie dachte nicht, Vergangenheit und Zukunft waren ihr einerlei. Ihr war, als schwämme ihr Herz, nicht anders als ihr Körper auf einem weichen, zarten, wogenden Grunde, der sie wiegte und in Schlaf hüllte. Als der Vater kommandierte, »Vorwärts, an die Riemen!« lächelte sie ihren Söhnen zu, die schon ihre Röcke ablegten und die Hemdärmel aufschürzten. Pierre, der den Damen am nächsten saß, nahm den Steuerbord, Jean den Backbordriemen. Sie warteten das »Los« ab, denn der Vater hielt darauf, dass sie präzis einsetzten. Mit einem Schlage, einer einzigen knappen Bewegung, ließen sie die Ruder fallen, warfen sich zurück und zogen mit aller Kraft an. Es begann ein Kampf, in dem jeder seine Überlegenheit zeigen wollte. Sie waren mit Segelkraft hierher gekommen, aber der Wind war abgeflaut und ihr Stolz als Männer hungerte danach, sich einer mit dem anderen zu messen. Wenn sie mit dem Vater allein fischen gingen, ruderten sie, ohne dass jemand steuerte, denn der Vater richtete die Angeln zu und überwachte dabei mit Wort oder Geste die Fahrt. »Jean, schwächer! Pierre, vorwärts!« Oder er sagte einfach, »Vorwärts der Eins! Vorwärts der Zwei! Ein wenig schneit!« Derjenige, der gedöst hatte, legte sich dann stärker in die Riemen, der andere zog weniger stark und das Boot gewann seinen geraden Kurs zurück. Nun wollten sie die Kraft ihrer Muskeln zeigen. Die Arme Pierres waren behaart, ein wenig mager, aber sehnig. Die von Jean waren fett, weiß, rosig angehaucht, mit Muskelwülsten unter der Haut. Pierre hatte anfangs etwas voraus. Die Zähne zusammengebissen, die Stirne gefurcht, die Hände um das Ruder gekrampft, so bog er es seiner ganzen Länge nach mit seiner Kraft. Und die Perle drehte sich nach seiner Seite. Vater Roland, der am Stern saß, um den Steuersitz den Damen zu überlassen, brüllte aus voller Lunge, »Nachlassen! Eins! Vorwärts! Zwei!« Aber eins legte sich nur noch mehr hinein, zwei konnte nicht nachkommen und der Alte musste schließlich kommandieren, »Stopp!« Beide Riemen hoben sich zu gleicher Zeit und Jean musste auf Geheiß des Vaters ein paar Mal allein ziehen. Aber von diesem Augenblick an war er in der Vorhand. Pierre, erschöpft von seinem Kräfteverluste, außer Atem geraten durch seine Anstrengung, keuchte und ließ nach. Viermal nacheinander kommandierte der Vater, »Stopp!«, damit der Ältere sich verschnaufen könne und das Boot wieder in den richtigen Kurs käme. Der Arzt, bleich, die Stirn voll Schweiß, beschämt und wütend zugleich, sagte, »Ich weiß nicht, was mich angepackt hat. Ich habe doch so gut eingesetzt und jetzt sind die Arme mir wie abgehackt.« Jean fragte, »Willst du, dass ich allein rudern soll?« »Nein, danke. Es geht vorüber.« Die Mutter sagte verärgert, »Sieh nur, Pierre, was soll es heißen, sich so herzurichten? Du bist doch kein Kind mehr.« Er zuckte die Achseln, begann wieder zu rudern. Frau Rosemilie schien nichts zu sehen, nichts zu hören und zu verstehen. Ihr kleines blondes Köpfchen machte bei jeder Bewegung des Bootes einen kleinen Ruck nach vorn und dies hübsche, schnelle Spiel ließ über ihren Schläfen die Haare tanzen. Vater Roland rief auf einmal, »Halt! Da ist der Prinz Albert, er holt uns ein!« Alles wandte sich um. Langgestreckt und niedrig gebaut, die Schornsteine nach rückwärts gesenkt, mit seinen zwei wie Wangen aufgeblähten runden Radkästen, kam das Schiff von Southampton mit vollem Dampf näher. Beladen mit Passagieren, deren aufgespannte Sonnenschirme man unterschied. Seine schnellen, rauschenden Schaufelräder, die das Wasser zu Schaum schlugen, gaben ihm etwas von einem rasend eilenden Kurier. Der gerade Steven schnitt das Wasser, zwei durchsichtige spitze Wellen spritzten neben ihm an der Seite des Schiffes. Als er ganz nahe zur Perle gekommen war, hob der Vater Roland seinen Hut. Die zwei Frauen winkten mit ihren Taschentüchern. Ein halb Dutzend Sonnenschirme dankte für den Gruß. Schnell entglitt das Paketboot und hinterließ auf der glatten, leuchtenden Fläche des Meeres einige träge Wellen. Nun sah man auch andere Schiffe, alle mit einer Rauchwolke gekrönt, aus allen Himmelsrichtungen gegen den schmalen, weißen Hafendamm hinstreben, der sie wie ein Mund einsaugte. Schifferbarken und große Kutter mit schlaffen Segeln wehten sacht dahin, von unsichtbaren Schleppern gezogen. Sie kamen alle schnell oder langsam zu dem alles verschlingenden Schlunde, der seinerseits aus seiner Übersättigung eine andere Flotte von Dampfern, Bricks, Yachten und Dreimastern herausspie. Die schnellen Eildampfer flohen rechts und links über den glatten Leib des Ozeans, während die Segelboote, von den Schleppern verlassen, nun unbeweglich stehen blieben und sich mit weißer oder brauner Leinwand, die im Abendrot vergoldet schien, von oben bis unten einkleideten. Frau Roland hatte die Augen geschlossen, sie flüsterte: »Gott, ist das schön!« Frau Rosemilie antwortete mit einem langen, aber nicht eigentlich traurigen Seufzer: »Ja, aber es ist nicht immer gut.« Roland rief: »Seht doch hier die Normandie, die jetzt am Hafeneingang ist! Welch ein Riesenschiff!« Sodann erläuterte er die Küste gegenüber, da unten, bis zum anderen Ufer der Seine-Mündung, die, wie er sagte, nicht weniger als 20 Kilometer breit war. Er zeigte ihnen Vieilleville, Trouville, Houlgate, die Küsten von Caen, Luc, Arromanches, die Klippen von Calvados, die für die Schiffe so gefährlich sind, bis nach Cherbourg. Dann behandelte er das Thema der Sandbänke in der Seine, die sich bei jeder Flut verschieben und selbst die Lotsen in Verlegenheit bringen, sofern sie nicht täglich die Fahrtrinne ausloten. Er wies nach, wie Le Havre die Niedernormandie von der Hochnormandie trennt. Die Niedernormandie senkt sich in sanften Hängen, Wiesen und Feldern zum Meeresspiegel herab. Das Ufergelände der Hochnormandie aber ist steil, eine einzige große Klippenwelt, zerrissen und gezackt, stolz und unnahbar. Sie stellt bis nach Dunkerque eine gewaltige weiße Mauer dar, in deren Schießscharten sich Städte und Häfen bergen. Etretat, Fécamp, Saint-Valery, Le Tréport, Dieppe und so weiter. Die beiden Frauen hörten kaum zu. Sie waren eingeschläfert von ihrem Wohlbehagen. Sie gingen auf im Anblick des Meeres, das mit Schiffen bedeckt war, die Tieren gleich um ihre Heimathöhle kreisten. Sie schwiegen, erdrückt vom grenzenlosen Horizont aus Wasser und Luft gewebt, von diesem friedvoll grandiosen Sinken der Sonne. Nur Roland schwatzte ohne Unterlass. Solche Menschen stört nichts. Die Frauen, empfindlichere Wesen, merken instinktiv doch bisweilen, dass der Klang einer Stimme nutzlos und aufreizend sein kann, wie eine Brutalität.